Okay. Dankeschön. Hallo, guten Abend. Mein Name ist Kapagan. Ich bin hier als Dienstabendarzt tätig und würde gerne mit Ihnen das Anamnesegespräch führen. Wenn Sie etwas nicht verstehen oder eine Frage haben, können Sie gerne mir Bescheid sagen. Bevor wir über Ihre aktuelle Beschwerden sprechen, möchte ich ganz schnell ein paar allgemeine Fragen an Sie stellen. Sind Sie damit einverstanden? Ja. Ja, okay. Wie heißen Sie? Ich heiße Mendes Paul. Mendes Paul. Herr Paul, könnten Sie bitte Ihren Vornamen und Nachnamen buchstabieren? Nee, Mendes ist mein Nachname. Mendes. Ja, Paul ist der Vorname. okay. Herr Mendes, wie alt sind Genau. Sie? Ich bin 70 Jahre alt. 70 Jahre alt. Und wann genau sind Sie geboren? Wann bin ich genau geboren? Das weiß ich nicht. am 1. April 1950. Oder 52. 1952. Genau. 52, ja, genau. Okay, und wie schwer sind Sie? Ich bin 1,70 groß und wiege 72 Kilo. Okay, danke Ihnen. Und Herr Mendes, was führt Sie zu uns? Was für Beschwerden haben Sie momentan? Also es war so. Ich habe vor einer Woche hier in dieser Klinik eine Herzkatheteruntersuchung gehabt. Okay. Genau, und in dieser Herzkatheteruntersuchung ist eine Engstelle an meinem Herz aufgemacht worden. Und dann bin ich nach Hause gegangen und seitdem ich zu Hause bin, bin ich immer schwach, sehr schwach und antriebslos. Schwach Und und gestern antriebslos. okay. Antriebslos. Und Ja, gestern genau. Abend, Frau Doktor, Herr Doktor, gestern Nacht war das so, dass ich mich umziehen wollte, ins Bett gehen wollte und dann wollte ich meine Pyjamas anziehen und dann hatte ich so einen Druck auf der Brust. Mir ist schwindelig geworden, mir ist schwarz vor Augen geworden und konnte auf einmal nicht atmen. Und dann habe ich mich hingelegt und dann ist das langsam besser geworden. Und heute Morgen hatte ich immer noch Luftnot und da hat meine Frau den Notarzt gerufen. Okay, und gestern, was ist passiert? Gestern hat Ihre Tochter Sie umgezogen und dann haben Sie Nein, ich habe nein, nein, nein, ich habe mich selber umgezogen. okay. Ich habe Können mich Sie selber wiederholen? umgezogen. Gestern Nacht wollte ich wollte gestern Nacht ins Bett gehen zum Schlafen, habe mich umgezogen und beim Umziehen ist mir schlecht geworden. Ich hatte Schwindel, mir ist schwarz vor Augen geworden, ich hatte Druck auf der Brust und Luftnot. Okay, Luftnot, ja. Brustschmerzen, Schwindel, schwarz vor den Augen und Luftnot hatten Sie diese Beschwerden? Okay, und heute Morgen, können Sie wiederholen, heute Morgen was passiert? Können Sie wiederholen, was heute Morgen passiert ist? Genau, was heute Morgen passiert ist? Nichts. Ich hatte wieder weiterhin noch Luftnot. Mir ging es nicht gut. Da hat meine Frau den Notarzt gerufen, weil ich immer noch Beschwerden hatte. Okay, danke Ihnen, ja. Und haben Sie momentan Brustschmerzen? Nein, ich habe keine Brustschmerzen mehr. Und Jetzt geht es mir wieder besser. genau, gestern Abend nur hatten Sie Brustschmerzen. Nein. Gestern Nacht hatte ich. Ich habe die Nacht nicht gut geschlafen deswegen und jetzt nicht mehr. Jetzt ist weg. Okay. Und jetzt messe ich Ihr Blutzeichen, Entschuldigung, Vitalzeichen und überprüfe ich Vitalparameter, dann Sauerstoffsättigung und so. Deshalb dann ich werde vielleicht Ihnen Sauerstoff geben. Ganz schnell mache ich diese und habe ich das gemacht und habe ich Ihnen auch jetzt Sauerstoff gegeben. Leiden Sie unter noch etwas Aber Beschwerden? ich sage Ihnen was, die Sättigung von diesem Patienten war bei 98%. 98%, okay. Das brauchen Sie keinen Sauerstoff. Und jetzt haben Sie keine Bruchschmerzen, nur jetzt leiden Sie unter die Atemnot, ja? Auch nicht mehr, auch nicht mehr. Ich bin jetzt nur noch schwach. Luftnot ist auch weg. Okay, nur schwach und Antriebslosigkeit. Okay, alles klar. Und vor einer Woche wurde Schwindel. Eine ich habe noch ein bisschen Schwindel. Mhm. Vor einer Woche war ich hier, da ist eine Herzkatheteruntersuchung gemacht worden. Da habe ich einen Stent gekriegt. Nur einen Stent, ja? Mhm. An welcher Arterie wissen Sie? An rechte Koronararterie. Rechte Koronararterie, okay. Okay. Jetzt schwitzen Sie? Nein. Leiden Sie unter Fieber, Nassschweiß oder Schüttelfrost? Okay, keine. Husten Sie? Nein. Okay. Nein. Ist Ihnen übel oder haben Sie erbrochen? Nein. Okay. Und seit einer Woche sind die Schmerzen schlimmer geworden, oder? Oder diese Beschwerden? Seit einer Woche geht es mir schlecht, genau. Schlecht. Also schlapp. Vorher war ich nicht schlapp. Schlapp geht's. Seit einer Woche bin ich schlapp. Aber die Schmerzen hatte ich gestern Abend erst, das erste Mal. Okay, aber jetzt haben Sie keine Schmerzen und die Schlappheit oder Antriebslosigkeit und Schwache sind immer schlimmer geworden. Nicht Schwache, sondern Schwäche. Schwäche, ja, okay. Genau. Mhm. Sind diese Beschwerden plötzlich aufgetreten, oder? Ja, ich habe es ja gesagt, als ich mich umgezogen habe, ist das passiert. Gestern. Vorher hatte ich keine Schmerzen. Okay. Okay. Und wie ist Ihr Appetit? Naja, seitdem ich entlassen worden bin, nicht gut. Ich esse nicht mehr so viel. Ich fühle mich nicht gut. Okay, haben Sie ungewollt ab oder zugenommen? Nein, also nicht beträchtlich abgenommen, auch nicht zugenommen. Okay. Wie ist Ihr, oder haben Sie Schmerzen beim Wasserlassen oder mit dem Stuhlgang? Nein, alles in Ordnung. Haben Sie keine Veränderung bemerkt? Nein, da habe ich keine Veränderung gemerkt. Okay. Und leiden Sie unter Herzrasen, Herzstolpern? Oder, ich habe Vorhofflimmern. Vorhofflimmern. Ich habe Vorhofflimmern und das letzte Mal, als ich hier war, da war das Herz sehr schnell, hat man mir gesagt. Und ich habe neue Medikamente bekommen. Okay, wann hatten Sie diese neuen Medikamente bekommen? Letztes Mal. Letztes Mal, wann war das? Ja, vor einer Woche, als ich mein Herzkatheter hatte. Vor einer Woche, okay. Und seit wann leiden Sie unter dieser Vorhofflimmer? Das habe ich schon Jahre, das habe ich schon lange. Mhm. Welche Medikamente haben Sie bekommen? Wissen Sie das? Wissen, okay. Das eine fängt mit D an, Digitoxin. Digitoxin? So. Ja. Okay. Und das nehme ich, da weiß ich nicht, aber das nehme ich jeden Tag ein. Mhm. Und das andere ist mein Beta-Blocker, das nehme ich schon Jahre ein, Isoprolol. Da habe ich vorher 2,5 Milligramm eingenommen, zweimal täglich. Jetzt habe ich 5 Milligramm zweimal täglich. Isoprolol, jetzt nehmen Sie Isoprolol 5 Milligramm, ja, oder? Ja. Mhm. Einmal täglich? Jetzt zweimal. Zweimal täglich, okay. Mhm. Morgens und abends. Digitoxin einmal täglich? Mhm. Einmal täglich. In welcher Dosierung wissen Sie? Sie wissen nicht, okay. Nein, Digitoxin weiß ich nicht. Außer diese Digitoxin und Bisoprolol, nehmen Sie andere Medikamente ein? Ich nehme so viele Medikamente ein. Dann nehme ich noch ein für den Blutdruck ganz viele Medikamente. Und zwar nehme ich ein das Amlodipin 5 Milligramm abends. Dann nehme ich einen Candesatan, 16 Milligramm morgens. Dann nehme ich. Entschuldigung. Candesatan, 16 auch. Okay. Dann nehme ich noch ein Rosuvastatin, 10 Milligramm abends. Dann nehme ich noch Metformin ein, 1000 Milligramm zweimal täglich. Dann nehme ich noch ein Apixaban, 5 Milligramm zweimal täglich. Moment, Entschuldigung, Metformin, 1000 Milligramm zweimal täglich und ja, Metformin und danach noch etwas? Apixaban, zweimal 5 Milligramm. Dann nehme ich ein, das Clopidogrel, 75 Milligramm täglich. Ja, das war alles, woran ich mich erinnern kann. Ja, Clopidogrel, wie viel Milligramm? 75. 75 Milligramm einmal täglich. Ja, aber Clopidogrel dürfen Sie in der Prüfung nicht tragen. Ne? Das ist immer 75 Milligramm, immer. Okay. Mhm. Und ja, viele Medikamente nehmen Sie momentan regelmäßig ein. Das ist natürlich sehr aufpassende Situation, muss man immer vorsichtig sein über diese Medikamente und muss man immer... Was heißt aufpassende Situation? Das gibt es im Deutschen nicht. Ja, keine, genau. Das Wort gibt es nicht. Was heißt aufpassende Situation? Vorsichtig sein. Wie bitte? Türkçesini söyleyin. Dikkat edilmesi gereken diye... Ach so. Okay. Da müssen Sie gut aufpassen, reicht schon. Okay, genau. Müssen Sie gut aufpassen, um diese Medikamente richtig einzunehmen. Ja. Und außer diese Horrorfilmen leiden Sie an einer, glaube ich, Art Bluthochdruck und noch etwas. Bluthochdruck, seit wann leiden Sie darunter? Das daran? Weiß ich nicht. Sehr lange, Jahre schon. Ich bin 70 Jahre lang, das habe ich schon sehr lange. Okay, und noch etwas, Blutzuckerkrankheit, glaube ich. Zuckerkrankheit, nicht Blutzuckerkrankheit. Blutzuckerkrankheit gibt es nicht, Zuckerkrankheit. Zuckerkrankheit, okay. Bitte nicht Blutzuckerkrankheit, okay? Eine Zuckerkrankheit habe ich, ja, ich habe Diabetes und ich nehme Metformin ein. Das habe ich aber auch schon Jahre. Genau, schon Jahre. Und noch etwas mit Erkrankungen, von denen ich wissen sollte, leiden Sie daran? Nein, nicht, dass ich wüsste. Okay. Und sind Sie schon einmal operiert worden? Nein. Okay. Sind Sie gegen etwas allergisch? Nein. Okay. Sind bei Ihnen Unverträglichkeiten bekannt? Nein. Okay. Rauchen Sie? Ich habe noch nie geraucht. Okay, das ist gut, Herr Mendes. Und trinken Sie Alkohol? Ich trinke auch keinen Alkohol mehr. Früher habe ich mal auf Feiern ein Bier getrunken oder ein Wein. Das mache ich auch nicht mehr. Okay, das ist schön. Seit wann trinken Sie nicht? Schon lange. Jahre nicht mehr, ja. Okay. Und bitte nehmen Sie diese Frage nicht persönlich. Das ist eine medizinische Frage. Ich muss Sie fragen, ob Sie Drogen nehmen. Nein. Okay, das ist schön. Und ich muss noch etwas über zu Ihrer Familiengeschichte und privates Leben an Sie stellen. Ein paar Fragen an Sie stellen. Sind Sie verheiratet? Ja, ich bin verheiratet. Okay. Wissen Sie, meiner Frau geht es auch nicht so gut. Ich muss nachher gucken, deswegen ich muss ganz schnell wieder nach Hause. Okay. Also Ihre Frau hat eine irgendwelche Erkrankung, oder? Ja, die hat halt einen Schlaganfall gehabt, die liegt zu Hause und ich muss nachher gucken. Okay, das verstehe ich, ja, das tut mir leid, aber natürlich, wir werden alles tun, um Ihnen zu helfen, damit Sie gut, ganz schnell oder wie schnell möglich nach Hause gehen können. So schnell wie möglich. So schnell wie möglich nach Hause gehen können. Alles klar, danke, vielen Dank. Mhm. Und Sie wohnen mit Ihrer Frau zusammen? Ja. Mhm. Haben Sie Kinder? Ja, ich habe drei Kinder. Kinder? Sind diese Kinder gesund? Ja, Gott sei Dank. Meine Kinder sind gesund. Ja, das ist schön. Haben Sie Geschwister? Ja, ich habe zwei Brüder. Sind die auch gesund? Ja, also mein Bruder, der eine, der ist relativ früh an einem Herzinfarkt gestorben. Und der Okay. andere Bruder, der hatte einen Schlaganfall gehabt. Aber sonst, dem geht es aber gut, dem anderen Bruder, Gott sei Dank. Okay, der Schlaganfall, aber jetzt geht Es es geht ihm, ihm gut. ja, es geht ihm gut. Okay. Und ich glaube, Ihre Eltern leben nicht mehr jetzt, ja? Nein, nein, die leben Okay. nicht mehr. Und woran sind Ihre Eltern gestorben? Das weiß ich nicht mehr. Ja. Also meine Mutter ist an Krebs gestorben. Welche Krebs wissen Sie? Ich glaube, es war Lungenkrebs. Okay. Ich war noch sehr klein. Und mein Vater, der ist einfach alt geworden. Ah, okay, alt geworden. Natürlich ist tödlich. Tot. Genau, der ist Natürlich. natürlich gestorben, genau. Okay, Sie sind Redner, glaube ich, jetzt. Ja, ich bin Rentner. Was haben Sie vorher gemacht? Früher gearbeitet oder was? Architekt. Ich habe als Architekt gearbeitet. Okay, jetzt leiden Sie unter Stress oder Nein, außer momentan? dass ich natürlich jetzt traurig bin wegen meiner Frau, weil sie halt den Schlaganfall hatte, aber das ist ja schon länger. Es geht ja auch schon ein bisschen besser. Aber ich muss für sie sorgen. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Sonst habe ich eigentlich keinen Stress. Okay, das ist schön, aber für Ihre Frau, das tut mir leid. Ich hoffe, sie kann auch gute Behandlung bekommen. Sie wird auch bekommen. Können Sie gut schlafen, einschlafen oder durchschlafen? Normalerweise ja, aber gestern nicht, weil ich Beschwerden hatte. Ja, okay. Und wie ist Ihr Impfstatus? Ich bin dreimal geimpft. Dreimal geimpft, okay, das Ja. ist gut. Und treiben Sie Sport? Nein. Ich gehe spazieren manchmal, aber ich mache keinen aktiven Sport mehr. Ja, okay, Spaziergang ist auch gut. Genau. Sind Sie in der letzten Zeit im Ausland gewesen? Nein, nein, meine Frau ist ja krank. Das habe ich nicht Okay. gemacht. Ich muss diese Frage nochmal an Sie stellen. Sind Sie schon einmal operiert worden? Sie haben gesagt, nein, ja? Nein, ich bin nicht operiert worden. Okay. Okay, das ist schön. Ich muss eine kurze Zusammenfassung für Ihre Beschwerden an Sie machen, für Sie machen. Und Sie haben gesagt vor einer Woche, dass Sie haben gesagt, dass Sie vor einer Woche eine Herzkatheteruntersuchung gehabt oder durchgemacht und eine Einstellung. Nein, nein, nicht durchgemacht, das geht nicht. Durchgemacht ist, wenn man eine Krankheit durchmacht. Man kann Okay. sagen, sie hatten vor einer Woche eine Herzkatheteruntersuchung. Okay, Sie hatten eine Herzkatheteruntersuchung und wurde eine Rettkoronare Arterie, eine Engstelle Behandelt. entdeckt oder be behandelt und mit Stent wurde behandelt. Und seit einer Woche leiden Sie unter Schwäche, Antriebslosigkeit und Schwindel. Aber seit gestern Nacht beim Umzug haben Sie bemerkt, dass Umzug? Sie Nein, stopp. Umziehen. umziehen, Beim beim Umziehen. genau, beim Umzug, Umziehen. Umzug ist Anders. Hausumzug, Ja, Wohnungumzug, genau, beim okay. Umziehen. Beim Umziehen haben Sie gestern Abend Nacht Brustschmerzen und ist Ihnen schwarz vor den Augen und auch Dyspnoe haben Sie gehabt. Schwarz vor den Augen geworden, ja. Geworden, okay. Diese sind plötzlich aufgetreten bei Ihnen. Ja. Und jetzt sind alles auch wieder weg. Nur jetzt leiden Sie unter Dyspnoe und Schlappheit oder Nicht Akkuschlappheit. Dyspnoe. Luftnot habe ich auch nicht mehr. Ich bin einfach nur schlapp. Ah, nur schlapp jetzt. Okay. Das Luftnot gestern Nacht war. Genau. Okay. Genau. Bis heute Morgen. Jetzt ist weg. Okay. Fällt Ihnen noch etwas ein, was wichtig sein könnte? Nein. Okay. Po-Flimmern habe ich erwähnt. Das habe ich Ihnen ja gesagt, dass man die Medikamente umgestellt hat. Okay. Genau. Ja, und okay, und ich muss noch etwas fragen. Gestern Nacht, wenn Sie diese Luftnot haben, konnten Sie etwas flachlegen oder auch eine... Ich hab mich ja danach hingelegt, flach, und habe geschlafen. Ich habe mich ja hingelegt. Und dann ist die Luftnot besser geworden. Wenn Sie flach legen, ja? Ja, nicht flach, also so wie immer halt, auf meinem Kissen. Die Luftnot war nicht weg, aber die ist dann so langsam besser geworden bis heute Morgen. Okay, ha, bis heute Morgen, okay. Okay, das verstehe ich, ja. Mhm. Okay, und möchten Sie etwas hinzufügen? Ich habe von meiner Seite alle wichtigen Fragen an Sie gestellt. Nein, nein. Vielen Dank Ihnen. Jetzt möchte ich Ihnen erklären, wie wir vorgehen können. Wir haben jetzt die Anamnese geschafft, durchgeführt mit Ihnen, mhm, und werde ich Sie körperlich untersuchen und von Ihnen Blut abnehmen und EKG werde ich schreiben natürlich, mhm, und ein Herzultraschall und Lungen für Ihren Brustkorb, ein Röntgenthorax werde ich veranlassen. Herzultraschall werde ich auch durchführen. Mhm. Und werde ich mit dem Oberarzt sprechen. Nach dieser Besprechung werde ich zu Ihnen kommen, sage ich Ihnen, was zu tun ist und wie wir vorgehen können. Und zuerst müssen Sie hier bleiben für weitere Untersuchungen und Behandlung. Alles klar. Okay. Ja, okay. Danke Ihnen. Ja. Danke. Haben Kollegen noch andere Fragen? Wie lange waren Sie bewusstlos? Ich war nicht bewusstlos. Aber Sie haben gesagt ohnmächtig. Nein, ich habe nicht gesagt ohnmächtig. Ich habe nie gesagt ohnmächtig. Ich habe gesagt, mir ist schwindelig geworden. Und schwarz vor den Augen. Genau. Schwarz vor den Augen und mir war schwindelig. Ich war nie bewusstlos. Haben Sie geschwollene Beine? Geschwollene Beine? Nein, habe ich nicht. Früher schon einmal Symptome gehabt, haben Sie? Nein, also diesen Schwindel habe ich jetzt erst eigentlich seit einer Woche. Aber gestern Nacht war es am schlimmsten. Da ist mir richtig schwarz vor Augen geworden. Ich wäre fast umgefallen. Welche Diagnose gestellt für die Digoxin? Bitte? Sie haben Digitoxin, welche Diagnose gestellt? Verstehe ich nicht. Die Frage müssen Sie jetzt richtig stellen. Okay. Darf ich nur einfach... Nein. Er muss weiterstellen. Moment. Die Frage war nicht richtig. Sie haben gesagt, vor einer Woche... Haben Sie Digitoxin bekommen? Digitoxin bekommen, neun. Und Bisoprolol 2,5 Milligramm eingenommen. Zweimal 2,5 habe ich normalerweise eingenommen. Momentan zweimal 5 Milligramm eingenommen. Das ist erhöht worden letztes Mal. Ja. Welche Diagnose gestellt hat sich gestellt? Hat sich ihre? Hat wurde sich gestellt. Wurde. Nein. Was war die Ursache für die Medikamentenerhöhung zum Beispiel, kann man sagen? Warum haben Sie Digitoxin bekommen? Warum ist der Beta-Blocker erhöht worden? Oder was ist die Diagnose, warum diese Medikamente gegeben worden sind? Welche Diagnose ist gestellt, heißt einfach, warum ist eine Diagnose gestellt? Das hat mit der Frage nichts zu tun, okay? Aber wir wissen, ne? Yes. Sorry. Ich habe gesagt, ich habe Pufo-Flimmern und die haben gesagt, das letzte Mal, dass mein Herz sehr schnell schlägt. Das war wohl so schnell, dass die mir Digitoxin geben mussten. Und deswegen haben die den Beta-Blocker erhöht. Okay. Darf ich noch ein paar Fragen an Sie stellen? Nein, fertig. Nein, ja. Ja. Leiden Sie unter Taubheitsgefühl oder Ameisenlaufen oder Muskelschwäche? Wo? In Ihren Extremitäten oder in... Nein. Okay, Muskelschwäche oder Kraftlosigkeit? Nein, allgemeine Kraftlosigkeit. Ich bin einfach schwach hier, aber jetzt nicht besonders an einem Muskel oder so. Das habe ich nicht. Lähmungserscheinungen oder Sehstörungen, Hörstörungen Nein. haben Sie auch keine? Nein, habe ich nicht. Hab ich nicht. Können wir Ersatzgeschichte anfangen? Eine ja. Frage, Kollegen, haben Sie Kloßgefühl im Hals? Kloßgefühl habe ich nicht im Hals, nein. Okay. Hallo, Frau Oberärztin, hätten Sie kurze Zeit für mich? Ich habe neuen Patienten aufgenommen, den ich Ihnen vorstellen möchte. Okay. Herr Paul Mendes ist 70 Jahre alt und 1,70 Meter groß. 1,70 sagt man nicht und 1,70 Meter groß. 1,70 Meter groß und 72 Kilo schwer. Mhm. Herr Paul Mendes hat sich heute bei uns wegen seit einer Woche bestehende Schwäche, Antriebslosigkeit und Schwindel vorgestellt. Die Beschwerden seien bis gestern Nacht schlimmer geworden. Und gestern Abend seien dem Patienten Brustschmerzen und Schwarz vor den Augen und Schwindel. Seien dem Patienten geht nicht. Gestern Abend habe der Patient, kann man sagen, aber seien geht nicht, seien Schwindel, das geht nicht. Sein Schwindel aufgefallen, würde ich sagen, deshalb. Okay. Gestern Abend habe der Patient Brustschmerzen, Schwarz vor Augen und Schwindel gehabt oder bemerkt. Mhm. Ja, und Luftnot auch. Heute Morgen seien diese auch weggegangen, diese Beschwerden auch weggegangen. Nur heute Morgen habe der Patient Antriebslosigkeit und allgemeine Müdigkeit, Erschöpfung oder Fatigue. Vor einer Woche sei bei diesem Patienten eine Herzkatheteruntersuchung oder koronare Angiografie durchgeführt worden und eine Engstelle in der rechten koronaren Arterie entdeckt und mit einem Stent wurde behandelt. Und seit dieser Untersuchung habe der Patient diese Beschwerden. Mhm. Außerdem klagte der Patient über Insomnia und Inappetenz seit einer Woche. Was ist Insomnia? Insomnia, Einschlafstörungen. Oder, er hat keine Einschlafstörungen, das stimmt nicht. Er hat gesagt, er konnte gestern Nacht nicht einschlafen. Weil er die Beschwerden hatte, sonst hat er keine Einschlafstörungen. Genau, seit einer Woche habe er Inappetenz, aber seit gestern Nacht habe er Insomnia gehabt. Das würde ich nicht sagen. Okay. Der Patient hat keine Schlafstörungen. Man kann nicht schlafen, wenn man krank ist. Also Einschlafstörungen sind für mich, wenn man gesund ist und nicht schlafen kann. Das hat er ja nicht. Das würde ich nicht erwähnen. Okay, das ist gut. Okay. Bezüglich der Vorerkrankung, die restliche vegetative Anamnese sei unauffällig. Und bezüglich der Vorerkrankungen nannte der Patient eine seit schon langem bestehende arterielle Fibrillation. Dagegen nehme er. Arterielle Fibrillation bitte nicht sagen. Nicht in der deutschen Prüfung. Fuhoflimmern. Einfach Vorhofflimmern, okay. Bitte Vorhofflimmern sagen. Okay, Vorhofflimmern. Eine schon seit langem bestehende arterielle Hypertonie und Diabetes mellitus. seit schon lange. Und basically der Medikation nehme der Patient Digoxin. Diese Digoxin sei Digitoxin sei vor einer Woche eingestellt worden. Einmal am Tag nehme der Patient ein und Bisoprolol bis vor einer Woche 2,5 Milligramm habe der Patient eingenommen, aber seit einer Woche nehme er 5 Milligramm zweimal am Tag ein und Amlodipin 5 Milligramm einmal am Tag, Candesatran 16 Milligramm einmal am Tag und Rosuvastatin 10 Milligramm einmal am Tag, Metformin 1000 Milligramm zweimal am Tag, Apixamat 5 Milligramm. Stopp. Ja. Rosuvastatin. Was ist Rosuvastatin? Rosuvastatin ist eine Statin. Ja, genau. Und das ist einer der teuersten und einer der besten, ne? Rosuvastatin. Okay. Und was war das letzte Medikament? Metformin? Nee, das letzte. Letzte Apixamat. Nein. Apixamat. Nein. Apixaban. Das ist Apixaban. Apixaban ist ein Blutgerinnung. Ja, genau. Ja, aber richtig sein. Apixaban. Ja, okay, ja. Das ist klar. 5 Milligramm einmal am Tag und Apixaban. Apixaban immer zweimal am Tag. Zweimal am Tag. Okay, genau. Zweimal am Tag. Morgens und abends. Immer zweimal. Okay, 5 Milligramm. Welches orale Antikoagulant gibt man einmal am Tag? Warfarin? Warfarin, ich meine jetzt die anderen neuen, modernen Antikoagulantien. Okay. Ich meine nicht die Vitamin-K-Antagonisten. Marcumal gibt man am Tag, okay. Xarelto, Rivaroxaban gibt man einmal am Tag. Apixaban gibt man zweimal am Tag. Ne? Was gibt es noch? Edoxaban gibt man, glaube ich, einmal am Tag. Und dann gibt es doch noch eins, wer ist denn das andere? Pradaxa gibt man auch zweimal am Tag. Okay. Und Clopidogrel 75 Milligramm zweimal am Tag nehme der Patient ein. Nein! Wie oft nimmt man Clopidogrel immer? Wie oft gibt man Clopidogrel? Immer für alle. Wie oft gibt man Clopidogrel? Einmal am Tag. Immer. Wie viel Milligramm? Immer. 75 Milligramm. Immer 75 Milligramm, immer nur einmal am Tag, okay? Einmal am Tag, okay, 75, das habe ich falsch geschrieben. Ja, okay, alles klar, das müssen Sie auswendig wissen. Abends. Das ist unterschiedlich, wir geben in der Klinik immer abends, warum? Weil wir tagsüber Untersuchungen machen, dann können wir abends noch absetzen, wenn wir am nächsten Tag Untersuchungen machen. Die Patienten nehmen es manchmal auch morgens an, das ist egal, das ist jedem selbst überlassen. Okay. Und es gäbe keine Allergie und Unverträglichkeiten bekannt. Und Drogenkonsum, Nikotinabusus und Alkoholkonsum wurden verneint. Der Patient war verheiratet und seine Frau leidet an einer Apoplexie. Hatte an einer Apoplexie gelitten, aber jetzt geht ihr gut. Und der Patient muss auch um sie zu Hause kümmern, muss sich um sie zu Hause kümmern. Und der Patient habe drei Kinder, die gesund sind. Habe zwei Brüder, eine von denen sei an einer Myokardinfarktus gestorben und andere habe an einer Apoplexie gelitten. Jetzt lebe er noch. Und der Vater des Patienten sei gestorben, natürlicher Tod. Die Mutter des Patienten sei an einer Lungenkarzinom gestorben. Und der Patient sei momentan zurzeit Rentner, habe vorher oder früher als Architekt gearbeitet und habe keinen Stress momentan und die Impfstatus sei unauffällig und vollständig und der Patient macht Spaziergang oder würde spazieren gehen. Ja, macht Spaziergänge oder würde spazieren gehen, ja. Okay. Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf eine Myokardinfarktus bedingte Depression. Würde ich sagen, aber das ist falsch. ja. Nein. Aber eigentlich habe ich auch schon fast verraten, was es sein könnte. Ja, also manchmal nach dem. Ich sag nochmal. Ja, sagen Sie nochmal, was ist die zweite? Was haben Sie noch für Verdachtsdiagnosen? Was könnte es noch sein? Die analytischen Angaben deuten am besten auf eine Apoplexie hin. Nein, warum? Warum? Apoplex? Ja, wegen Fotofilmen kann auch Embolie. Ja, aber hat der Ausfälle? Nein, neurologische Ausfälle irgendwie genau, gar ja. nicht. Nein, ja. kann nicht sein. Luftnot ist kein Apoplex. Guck mal, ich habe doch schon gesagt, der Patient hat Schwindel. Er ist fast kollabiert. Ihm ist schwarz vor Augen geworden und hatte dabei Luftnot und Druck auf der Brust. So. Wenn es nicht kardial sein sollte, wäre es, wenn überhaupt, eine Lungenembolie könnte es sein. Ist es aber nicht. So, ich habe gesagt, die Sättigung ist bei 98%. Er hat keinen Sauerstoffbedarf. So. Mhm. Und dann habe ich gesagt, extra noch, damit es einfacher wird, dass er ein Vorhofflimmern hat und dass er vor einer Woche wegen dem Vorhofflimmern, weil das Vorhofflimmern zu schnell war, erneut Digitoxin und Beta-Blocker auf die doppelte Dosis erhöht worden ist. So, was kann jetzt die Ursache für seine Beschwerden sein? Was macht Digitoxin und Beta-Blocker mit dem Herzen? Hyperthyreose. Herzen. Was macht es mit dem Herzen? Okay. Was macht Digitoxin? Was macht denn Digitoxin? Warum geben wir denn Digitoxin? Herzschwäche, Herzinsuffizienz, eigentlich gegen Herzinsuffizienz. Wegen Herzinsuffizienz wird digitales gar nicht mehr gegeben, das dürfen Sie nie sagen. Das gibt's nicht mehr. Bei Herzinsuffizienz gibt es kein Digitales mehr. Sie fallen wirklich durch in der Prüfung. Also Digitales geben wir nur noch bei, ich habe schon gesagt, er hat einen sehr schnellen Herzschlag gehabt. Ich habe gesagt, ich habe Vorhofflimmern und mein Herz hat sehr schnell geschlagen. Digitoxin geben wir nur noch für Frequenzkontrolle, damit das Herz langsamer schlägt, weil das Herz zu schnell war. Und dann hat er auch noch den Beta-Blocker erhöht. Warum erhöht man den Beta-Blocker? Entweder wegen Herzinsuffizienz oder weil das Herz zu schnell schlägt. Aber ich habe schon gesagt, ich habe Vorhofflimmern und mein Herz war zu schnell, habe ich gesagt. Deswegen haben sie Digitoxin neu gegeben und die haben den Beta-Blocker erhöht. So, und jetzt geht es ihm unter diesen Medikamenten, möglicherweise geht es ihm nicht gut, er ist da antriebslos, schwach und Herzschwindel. Und jetzt ist ihm schwarz vor Augen geworden, Druck und Luftnot. Was hat er? Herzrhythmusstörungen jetzt. Welche? Was passiert nämlich jetzt? Bradykardie. Ja, er hat die typischen Symptome einer Bradykardie. Er hat Schwindel, Schwarzwerden von Augen. Typisch ist, dass man schwach ist, antriebslos ist, weil der Puls zu langsam ist. Man hat natürlich, wenn man kurz so weit ist mit der Bradykardie, dass man fast bewusstlos wird, hat man auch Druck auf der Brust und hat man auch Luftnot. Und das geht dann weg natürlich, wenn man sich hinlegt und zur Ruhe kommt. Er hat sich angestrengt. Er hat sowieso einen niedrigen Puls. Nachts fällt der Puls nochmal etwas ab und dann ist es noch schlechter geworden. Der hat eine Bradykardie gehabt. Der hat einfach eine Bradykardie. Genau, ja. Aber das war so schwer. Ja, war schwer. Ja, Bradykardie hätte ich natürlich denken müssen, aber... Ja, vielleicht als ich gesagt habe, mit dem ist ja nicht schlimm, es geht ja um das Anamnesegespräch. Ich weiß gar nicht, ob das so wichtig ist, die Diagnose richtig zu stellen. Es geht ja darum, dass man Differentialdiagnosen noch stellt. Was es aber noch sein könnte, ist, was man bei den Patienten sein könnte, ist, der Lungenembolie. Ja, genau, warum? Die haben auch Schwindel, Luftnot und Druck auf der Brust. Das könnte natürlich auch sein, ne? Oder zum Beispiel älterer Patient, Dissektion, Aortendissektion, kann auch sein. Ja? Genau. Aber das kann man alles schnell ausschließen, wenn man eine Dedimere macht. Wenn die Dedimere negativ ist, dann hat der keine Aortendissektion, dann hat der auch keine Lungenembolie. Gell? Genau, ja. Und werde ich ganz schnell Vitalparameter auch überprüfen. dann und dann werden Sie sehen, dass er nur noch einen Puls von 38 hat. Er hat eine Sinuspradikadie, der ist jetzt wieder im Sinusrhythmus, ja, er hat keinen Po-Flimmern mehr, aber jetzt hat er nur noch einen Puls von 38. Was machen Sie jetzt? Können Sie wiederholen, die Frage? Entschuldigung. Der hat jetzt einen Puls von 38. Puls von 38. Ja, 38. Sinusbradykardie, er ist im Sinusrhythmus und hat kein Vorflimmern. Er ist im Sinusrhythmus, aber der Puls ist zu langsam. Was machen Sie jetzt mit dem Patienten? Therapeutisch. Atropin? Atropin? Warum? Nicht. Wann geben Sie Atropin? Wann geben Sie Atropin? Im Notfall. Wann? Wenn der Patient kardial einbricht. Das heißt, wenn der Blutdruck schlecht wird, wenn er so bradikat ist, dass er Schwindel und kurz wird. Nee, hat er ja nicht. 38er Frequenz. Da müssen Sie keine. Sie müssen ja an den Monitor nehmen, überwachen. Ja. Jeder Patient, der so bradikat ist, muss überwacht werden. Das heißt, Sie nehmen den an die CPU oder wo auch hin, an den Monitor, überwachen den. Okay, das haben wir jetzt gemacht. Sie überwachen den, weil er jetzt bradikat ist, ne? Und was machen Sie noch? Ich meine, das ist ja schon richtig, ne? Der Patient liegt wirklich bei mir, ne? Dieser Patient ist heute Nacht zu uns auf die Station gekommen. Anderes Alter, der ist 90 Jahre alt und der heißt auch anders. Aber alles andere stimmt. Das Erste, woran man natürlich auch denkt, ist, könnte er auch einen Herzinfarkt wieder haben. Trotzdem, ne? Deswegen, das heißt, Sie machen die Herzenzyme natürlich alle mit, Troponin machen Sie mit und einen Herzultraschall, ne? Ja. So, das Herzultraschall war unauffällig, das war gut. Der pumpt gut und er hat keine Wandbewegungsstörungen. So, und das Troponin ist jetzt bei 120. Aber vor einer Woche war das Troponin noch bei 400. Das heißt, es ist abgefallen, das ist nicht schlimm. Ja. Und Sie machen dann noch ein zweites Troponin oder nicht? Kann ich nochmal auch kontrollieren? Müssen Sie. Müssen, okay. Den Herzinfarkt können Sie nur ausschließen, wenn Sie ein zweites Troponin machen. Und wie soll das zweite Troponin sein, wenn das erste bei 120 ist, damit Sie den Herzinfarkt ausschließen können? Ja, wie muss es sein? Wenn niedriger Troponin ist, dann können wir ausschließen. Ja, wenn das erste Troponin, wenn das erste Troponin 120 ist, wie muss das zweite Troponin sein, damit Sie sagen können, er hat keinen Herzinfarkt? Ah, okay. Unter 60? Nein. Sie haben geraten. Ja. Nein, nicht raten. Es muss ungefähr 110, 120 in dem Bereich sein. Wie viel Prozent darf es abfallen und wie viel Prozent darf es ansteigen, damit wir sagen können, oder muss es abfallen und ansteigen, damit wir sagen können, dass ein Herzinfarkt. 50% ist die Grenze. Mhm. Okay? Das heißt, wenn Sie ein Troponin von 18 haben, 18 haben, wenn, wie muss das zweite Troponin sein, damit Sie sagen können, er hat einen Herzinfarkt? 50% von 18 sind 9, 18 plus 9 sind 27. Ja. 25, nee, doch, 27. Wenn das zweite Troponin bei 27 ist, dann hat der einen Troponinanstieg. Und wenn es unter 27 ist, ist alles gut. Und wenn dieser Patient jetzt ein Troponin von 120 hat, dann ist es relevant, wenn er ein Troponin von 180 hat, das zweite. 120, die Hälfte sind 60, 120 plus 60 sind 180. Hat er aber nicht. Der hatte das zweite Troponin, war bei 110. Und es darf auch nicht zu viel abfallen. Das heißt, wenn der sagt, wenn er ein Troponin von unter 60 hat, hat er auch einen Infarkt. Weil das 50%, mehr als 50% darf es nicht differenzieren. Also differieren, meine ich. Verstanden? Ja. Verstanden? Okay, hatte er nicht. Infarkt haben wir ausgeschlossen, das muss man machen, ne? Echo haben wir gemacht, haben wir gesagt, Infarkt haben wir ausgeschlossen. Immer zwei Troponine, ne? 120, 117, war alles gut. Wir haben ihn trotzdem an der Überwachung gelassen, weil wir alle Patienten 24 Stunden überwachen, die eine Bradykardie haben und symptomatisch sind. Er war ja symptomatisch, ne? Ja. Okay. Gut, und was machen Sie denn noch bei der Therapie? Ganz wichtig, ich habe gesagt, er hat Digitoxin. Was machen Sie? Was bestimmen Sie im Labor? Digitoxinspiegel. Digitoxinspiegel. Und der war bei ihm erhöht. Der war über der Norm. Was machen Sie jetzt? Im Labor, oder? Ja, was machen Sie jetzt? Im Labor oder als Therapie, was mache ich? Ja. Als Therapie, wenn Dioxin erhöht wird, soll ich die Medikamente Beta-Blocker reduzieren, um diese Belastung. Ich rede vom Digitoxin. Wenn das okay. Digitoxin erhöht ist, was mache ich jetzt mit dem Digitoxin? Reduzieren? Nein, absetzen, Pause. Pause okay. Und am besten ganz absetzen, ja, bei dem Patienten. Was man später machen kann, ist, wenn der Spiegel wieder normal ist, muss man gucken, dass man 5 Tage und Samstag, Sonntag Pause oder so zum Beispiel. So machen die das manchmal. Aber erstmal absetzen. Das muss erstmal sich normalisieren. Und was machen wir mit dem Beta-Blocker wieder? Reduzieren. Richtig, wieder auf 2,5 zweimal. So haben wir das gemacht. Mhm. Und die Frequenz gucken wir jetzt. Wenn jetzt Frequenz normal ansteigt, braucht er keinen Schrittmacher. Okay. Ist egal, das ist ja egal. Ich wollte nur wissen, dass Sie es wissen, dass Sie einen Digitoxinspiegel machen müssen und wenn das erhöht ist, absetzen. Gibt es eine Medikamente, das wir Patienten geben können, um die Bradykardie zu normalisieren? Keine Medikamente. Das machen wir nicht. Okay. Ja, Atropin schon, aber nur für den Notfall. Nur für den Notfall Atropin. Okay. Aber sonst zum Herzfrequenzanstieg gibt es nichts. Das Einzige, was wir machen können, ist Digitoxin absetzen, Beta-Blocker reduzieren. Oft machen wir auch mal Beta-Blocker-Pause und gucken, was passiert. Ne? So, aber das alles andere ist zu detailliert für Sie. Sie sind ja ist ja jetzt keine Kardiologenprüfung. Ich wollte nur, dass Sie wissen, dass der halt bradykard ist, dass er überwacht werden muss und dass Sie trotzdem einen Infarkt ausschließen müssen, natürlich in 2 Troponine machen müssen. Und wenn er 24 Stunden an der Überwachung ist, am Monitor, dann brauchen Sie auch kein Langzeit-EKG mehr, weil der war ja 24 Stunden am Monitor. Das sehen wir am nächsten Tag. Wir können ja alles durchgucken, ne? Brauchen wir nicht mehr. Genau, ja. War das zu schwer? Ja, ein bisschen. Für mich schwer, ja. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, einfache Sachen kann jeder, aber das haben Sie gut gemacht. Das haben Sie wirklich gut gemacht. Danke Ihnen. Ja, das war für mich natürlich sehr viel. Also, ich meine, Sie sprechen natürlich sehr gut Deutsch, ne? Sehr schnell, sehr gut. Und ich musste deswegen noch Stopp sagen, damit Sie mal langsamer werden, damit ich korrigieren kann. Entschuldigung, ich wollte. Ja, alles gut. Danke Ihnen. Mir leid, wenn ich, ja. Und wenn keine Fragen. Sie haben mir auch gut geholfen. Danke Ihnen, dass Sie gute Erkenntnisse haben Sie uns gegeben. Das ist auch für uns sehr wichtig. Ja, hoffentlich. Also weil ich glaube, in der Prüfung ist es wirklich nicht wichtig, die richtige Diagnose zu stellen, sondern Differentialdiagnosen zu stellen und dass der Prüfer weiß, der macht sich Gedanken, es könnte das sein, es könnte dies sein, ich gucke mir das an, deswegen kann es das nicht sein und so weiter. Aber es war gut. Er spricht gut Deutsch, ne? Danke Ihnen, ja.